Deutschlandfunk Kultur Lesart. Wie man mit Büchern aus rechten Verlagen umgehen soll, vor dieser Frage stehen seit ein paar Jahren nicht nur die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt. Auch Buchhändler und vor allem Bibliotheken müssen sich fragen, ob und was sie in ihren Bestand aufnehmen und wie mit rechten Publikationen umgegangen werden soll. Beim diesjährigen Bibliothekarstag in Berlin wurde darüber diskutiert und wir wollen diese Debatte heute aufgreifen und fortsetzen mit Susanne Brandt. Sie ist Lektorin in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und aus einem Studio in Flensburg zugeschaltet. Hallo, guten Morgen, Frau Brandt. Guten Morgen. Und mit dabei ist auch Hermann Rösch. Er ist im Studio in Köln, Professor für Informations- und Kommunikationswissenschaften. Auch Ihnen guten Morgen, Herr Rösch. Guten Morgen, Frau Gerg. Wieso ist denn das Thema überhaupt so virulent geworden? Man denkt ja, dass es doch eigentlich wahrscheinlich immer rechte Verlage gab, die ihre Bücher in Bibliotheken unterbringen wollten, oder? Ja, das ist natürlich richtig. Der Unterschied ist nur der, dass die Popularität dieser Publikationen in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Denken Sie an Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ein Band, der monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste zu finden war. Und entsprechend sind natürlich auch Bibliotheken gefordert, zu schauen, welche Nachfrage bei ihren Nutzerinnen und Nutzern existiert und mit der Frage konfrontiert sollen, dürfen, müssen wir diese Werke in unsere Bestände einarbeiten. Wie sieht denn das in der Praxis aus, Frau Brandt? Gelingt das überhaupt so, jedes einzelne Buch zu prüfen, auch unter Zeitdruck zum Beispiel? Wenn ein Buch erscheint, soll es ja wahrscheinlich möglichst schnell dann in den Bestand kommen. Genau so ist es. Und wenn ich jetzt mal aus Lektoratssicht spreche in Schleswig-Holstein, dann geben wir genau aus dem Grunde Entscheidungshilfen für die Bibliotheken in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir helfen den Büchereien dabei, den großen Markt an Neuerscheinungen zu sichten, haben dann vielleicht etwas mehr Zeit, einen sehr genauen Blick in die Bücher zu werfen und geben Empfehlungslisten heraus, durchaus auch kritische Empfehlungslisten, in denen wir neue Bücher vorstellen. Und den Büchereien wiederum bleibt die Entscheidung, dann das Buch zu kaufen oder auch nicht zu kaufen. Wir treffen als Lektorat also nicht diese Entscheidung, aber wir geben Hinweise, worauf man bei diesem Buch achten kann. Und da gibt es ja, habe ich in dem Positionspapier der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände gelesen, eben auch ganz klar Kriterien, nach denen da Bücher ausgesucht werden. Wie sehen die denn aus? Können Sie die mal darlegen? Naja, so ganz einheitlich werden die sicher nicht ausfallen. Da spielen unterschiedliche Gewichtungen sicher auch eine Rolle. Die Meinungsfreiheit ist natürlich ein hohes Gut. Die wird auf jeden Fall geachtet. Gleichzeitig schaue ich persönlich mir auch die Sprache an. Ich schaue mir die Quellenlage ganz stark an. Also bei der Sachbuchliteratur und schauen wir uns jedes Buch auch danach an, wie die Fakten, die dort dargelegt werden, einzuschätzen sind, wie sie belegt sind, wie die Auswahl der Beispiele gebracht worden sind. Und das versuche ich in den Rezensionen, die wir dazu schreiben, darzustellen, sodass sich die Büchereien ein Bild machen können, wie weit auch das sachliche Niveau dieses Buches ist. Da geht es gar nicht so sehr um die Meinung, ob uns das gefällt, was dort steht, sondern wie das, was dort dargelegt ist, begründet ist und in welcher Sprache es den Lesern sozusagen vermittelt wird. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Informationen von Ihnen und in Empfehlungslisten an die Bibliotheken weitergereicht werden. Dennoch scheint es mir ganz wichtig zu sein, dass die Bibliotheken darauf achten, die gesellschaftlichen Diskurse abzubilden. Denn wie auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben Bibliotheken in staatlicher Trägerschaft die Aufgabe der informationellen Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Und ein wichtiger Aspekt ist es dann eben, die gesellschaftlichen Diskurse, egal ob es jetzt um Migration geht oder um Rechtsradikalismus oder was auch immer, in ihren Beständen zu repräsentieren, damit die Bürgerinnen und Bürger sich selbst ein Bild machen können und sich selbst auseinandersetzen können mit umstrittenen Materialien. Und da hat sich ja auch so ein bisschen der Druck erhöht für die Menschen in der Gesellschaft, sich zu positionieren, wenn man da immer wieder auch privat in Debatten ist. Haben da Bibliotheken auch nochmal besondere Rolle, die sie da eine besondere Herausforderung, dass man eben den Menschen dann auch Zugang bieten muss, um sich zu informieren, um sich eben eine Meinung bilden zu können? Also ich fand ganz interessant, dass eine Kollegin aus der Praxis mir mal erzählte, Sie war eigentlich sehr skeptisch gegenüber solchen umstrittenen Werken aus der rechten Ecke, bis dann eines Tages eine junge Frau mit Kopftuch vor ihr stand und ihr sagte, sie hätte gerne das Buch von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, sie wolle es aber auf keinen Fall kaufen. Also das war für mich der Beleg auch dafür, dass Bibliotheken den Auftrag haben, diese Materialien zur Verfügung zu stellen und Bürgerinnen und Bürgern dann die Chance geben müssen, diese sehr, sehr fragwürdigen Thesen selbst zu dekonstruieren. Ich wollte dazu noch sagen, dass wir als Bibliotheken natürlich auch immer die Möglichkeit haben, diese Bandbreite abzubilden. Und da sehen wir als Lektorat auch eine große Aufgabe darin, auch immer Vergleichstitel mit dazu zu geben. Wenn wir also ein umstrittenes Buch vorstellen und sagen, da ist die Position so und so belegt, können wir gleichzeitig sagen, es gibt ein weiteres Buch, da wird eine andere Haltung eingenommen. Und wir hoffen, den Büchereien dadurch eine Hilfe geben zu können, diese Meinungsvielfalt auch wirklich abzubilden. Denn das Problem ist ja, wenn sehr viele umstrittene Titel auf den Bestsellerlisten erscheinen und Bestseller vorrangig auch von kleinen Büchereien gekauft werden und dann vielleicht so ein umstrittener Bestseller alleine an dieser einen thematischen Stelle in der Bücherei stellt, ohne dass da rundherum andere Titel zu dem Thema stehen, dann kann die Bücherei an der Stelle natürlich nicht diese Meinungsvielfalt abbilden. Und darin sehe ich eine große Chance der Büchereien, diese Vielfalt auch in den Beständen deutlich zu machen. Ja, ganz wichtig. Also das Kontextualisieren, das Konfrontieren mit Gegenpositionen, damit diese verschwörungstheoretischen Positionen und Homophobe und so weiter, damit die nicht isoliert dastehen, sondern konfrontiert werden mit den Gegenpositionen. Das ist die aufklärerische Funktion von Bibliotheken. Frau Brandt und Herr Rösch, wir haben ja eben schon so ein bisschen hat sich so abgezeichnet, dass ja da offenbar die Hauptkonfliktlinie liegt ja zwischen Meinungs- oder Informationsfreiheit und eben Fragen der Menschenwürde, also zwischen zwei Grundrechten. Was wiegt denn da für Sie schwerer oder kann man das eigentlich, denkt man ja gar nicht so gegeneinander aufrechnen? Also wir haben es hier mit einem klassischen Dilemma zu tun, aus ethischer Sicht. Wir haben die ethischen Grundwerte, die für Bibliotheken verpflichtet sind. Bibliotheken sollen frei von Zensur sein, sollen Meinungs- und Informationsfreiheit garantieren, sollen die informationelle Grundversorgung sichern, sollen sich aber auch am demokratischen, an der Stärkung des demokratischen Systems beteiligen und Menschenwürde jedenfalls achten. Das Wichtige scheint mir zu sein, dass man hier balancieren muss, immer wieder balancieren muss. Und der entscheidende Punkt ist, dass die Meinungs- und Informationsfreiheit Vorrang haben muss in dem Fall, weil wer sollte sonst das Potenzial haben und die Macht haben, zu sagen, dies ist der grüne Bereich und hier ist der grüne Bereich verlassen, dieses oder jene Aussage darf man nicht mehr publizieren. Das grenzt dann an Zensur aus meiner Sicht und würde dazu führen, dass Bibliotheken eine paternalistische Entmündigung im Sinne des Obrigkeitsstaates vornehmen würden. Wir wollen es aber lieber halten mit Freiheit und wollen dafür in Kauf nehmen, dass auch Aussagen, die uns innerlich zuwider sind, in Bibliotheken repräsentiert sind. Wollen wir denn Richard Wagner aus den Bibliotheken entfernen? Der war Antisemit. Wollen wir die Memoiren von Bismarck aus den Bibliotheken entfernen? Der war nun definitiv ein Antidemokrat und so weiter und so weiter. Also das Wichtige ist wirklich, die verschiedenen Welterklärungsmodelle nebeneinander zu stellen und die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild zu machen und zu dekonstruieren, wie wir das eben schon festgestellt haben. Bibliotheken und Bibliothekare dürfen sich nicht als die Vorkoster oder Vorleser verstehen, die den Bürgerinnen und Bürgern nur noch das präsentieren, was aus Sicht der Bibliothekare sinnvoll erscheint. Das kann nicht der Weg sein. Frau Brandt, Sie sagten ja auch, das muss irgendwie begleitet werden. Sie als Lektorat sind da natürlich auch noch mehr gefragt, wie könnte denn sowas aussehen? Man kann ja solche Bücher, die jetzt, sagen wir mal, fragwürdigen Inhalts sind, nicht einfach ins Regal stellen und dann gucken, was damit passiert. Wie können Bibliotheken da den Ausleihern, den Besuchern helfen? Naja, wir stellen sie ja schon einfach ins Regal und wir stellen uns auch nicht daneben und erklären sie, aber wir haben schon Möglichkeiten. Also jetzt bei dem Beispiel des neuesten Sarrazin, der auch wieder auf der Bestsellerliste stand, feindliche Übernahme, da hat zum Beispiel die Uni Frankfurt, die Goethe-Universität, einige Zeit nach dem Erscheinen einen Faktencheck herausgegeben mit Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, sehr gut belegt und die haben sich einfach sehr konstruktiv und fair mit einigen Thesen dieses Buches auseinandergesetzt und die sozusagen ja widerlegt in vielen Bereichen und einfach aufgezeigt, welche Schwächen dieses Buch auch hat, auf einer sehr sachlichen, informierenden Art. Und diesen Faktencheck, den habe ich zum Beispiel unseren Büchereien zur Verfügung gestellt und habe gesagt, sowas könnt ihr sozusagen im Blick haben. Wenn ein Gespräch sich ergibt mit einem Nutzer, könnte man auf so einen Faktencheck hinweisen. Oder wenn sich ein Schülergespräch ergibt, kann man einem vielleicht auch so einen Faktencheck dazugeben, um einfach diese Meinungsbildung der Lesenden, die uns ja am Herzen liegt, auch weiter anzuregen. Denn es gibt einfach Bücher, die diese Meinungsbildung nicht in der Weise anregen, dass sie in weiten, sondern dass sie eher auf bestimmte polemisch vorgebrachte Thesen verengen. Und da, denke ich, können wir einfach Dinge an die Seite stellen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir ja auch Begegnungsorte sind. Und neben der Kontextualisierung durch Literatur haben wir ja immer auch die Einbindung in Begegnungsmöglichkeiten. Und Sie meinen, dass man Veranstaltungen macht? Ja, dass wir also mit unterschiedlichen Projekten eben auch Menschen mit unterschiedlichen Positionen und unterschiedlichen Lebensgeschichten zusammenbringen. Also Projekte wie Dialog in Deutsch, wie die Hamburger öffentlichen Bücherhallen sie zum Beispiel machen oder so, tragen ja immer wieder dazu bei, dass man sich nicht nur über bestimmte Probleme oder über bestimmte Bevölkerungsgruppen unterhält, sondern dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und da sehe ich auch für die Zukunft in den Bibliotheken noch eine große Chance, über das Lesen hinaus auch eine gute Kultur des Austausches zu lernen und zu weiterzuentwickeln. Das sind sehr schöne Beispiele, Frau Brandt, die Sie da anführen. Da kann ich nur zustimmen. Also die Bibliothekare sprechen dann von sogenannter Programmarbeit. Das scheint mir allerdings ausbaufähig zu sein in der Praxis. Ich glaube, dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare und Bibliotheken als Institutionen in der Zukunft sehr viel stärker ihre Rolle betonen müssen als gesellschaftliche Agentur der Demokratieförderung. Und diese Beispiele, die Sie genannt haben, gehen genau in diese Richtung. Mir scheint nur, dass da noch eine Schippe draufgelegt werden kann, dass durch Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, durch solche Thesenblätter vielleicht, die Handreichungen, die zur Verfügung stehen, aber auch durch andere Maßnahmen, indem man betroffene Organisationen mit einbindet, dass auf die Art und Weise die Bibliotheken sehr viel stärker präsent, sich selbst präsentieren müssen und auch Konflikte wagen müssen im gesellschaftlichen Diskurs. Aber ich finde schon auch, dass die Beispiele da sehr viel Mut machen. Hermann Rösch und Susanne Brandt, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Ja, gerne.